Kapitel 20. Strafe, Züchtigung und Konsequenzen. Diese drei Dinge Strafe, Züchtigung und Konsequenzen werden vielfach missverstanden, wenn Menschen anfangen, im neuen Bund zu wandeln. Es ist sehr wichtig, dass wir sie unterscheiden können, da sie sonst Verwirrung und sogar großes Durcheinander in unserem Leben verursachen können. Bevor ich sie dir erkläre, möchte ich noch ein wenig länger über Gottfakten und andere wichtige Wahrheiten sprechen. Noch mehr Gottfakten, dasselbe Prinzip. Ich werde dir nun noch einige Gottfakten nennen, auf die dasselbe Prinzip, das wir gerade festgelegt haben, anzuwenden ist. Bitte Gott nicht darum, sondern danke ihm dafür und erkläre, dass sie bereits dein sind, in festem Glauben, dass sie dir um des neuen Bundes willen gehören. Behandle sie nicht wie Verheißungen, sondern mit vollkommener Glaubenssicherheit als Gottfakten. Nur nehmender Glaube wird uns erleben lassen, was uns bereits gehört. Rücke sie nicht in die ferne, unerreichbare Zukunft, indem du sie als Verheißungen Gottes behandelst. Betrachte sie nicht als etwas, was Gott dir seiner Treue wegen geben wird, sondern als etwas, was er dir auf der Grundlage seines Bundes bereits gegeben hat. Ich möchte dich hier noch einmal daran erinnern, dass ein Bund eine legale Bindung zwischen zwei Parteien ist, der klar vorgibt, wie sie sich zueinander zu verhalten haben. Gott hat sich an dich durch einen ewigen Bund gebunden, und er kann ihn nicht verletzen, sonst würde er seine gerechte Natur verletzen, die ihn als Gott definiert, und als Folge wäre er nicht länger Gott. Durch die Verletzung des Bundes würde er sich selbst zerstören. Sieh dir diese Gottfakten an, alle Hervorhebungen durch den Autor. Du bist erwählt worden gemäß Epheser 1, 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. Da dies ein Gottfakt ist, kannst du nie wieder abgelehnt sein. Du hast ein Erbe erhalten gemäß Epheser 1, 11. In ihm haben auch wir Anteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Deshalb ist deine Zukunft gesichert. Du hast alles in ihm gemäß Kolosser 2, 10. Und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Deshalb gibt es keinen Platz mehr für Unsicherheit. Du wurdest gerechtfertigt gemäß Römer 5, 1. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb ist zwischen Gott und dir alles in Ordnung. Du wurdest versöhnt gemäß 2. Korinther 5, 18. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Deshalb wird Gott immer auf unserer Seite sein. Dir wurde alles gegeben, was du jemals für ein überfließendes Leben brauchen wirst, gemäß 2. Petrus 1, 2-3. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Deshalb ist es unmöglich für dich, nicht ein Leben des Überflusses und der Gottseligkeit zu leben, wenn du diesen Gottfakt durchnehmenden Glauben aktivierst. Es gibt noch viele andere Gottfakten des neuen Bundes, einschließlich der folgenden Schriftstellen, Hervorhebungen durch den Autor. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. 1. Korinther 1, 2. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, Epheser 2, 6. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Orte offenbart. 2. Korinther 2, 14. Meditiere sorgfältig über diesen Versen und nimm, was dir gehört, studiere bitte die Bibel mit aller Sorgfalt und bitte den Heiligen Geist, dir Offenbarung zu geben. Bitte ihn, den Schleier von deinen Augen zu nehmen, sodass du die Bibel nur noch durch die Augen des neuen Bundes liest. Finde alle Gottfakten, über die ich dich gelehrt habe, wie man sie erkennt, und fange an, Gott für sie zu danken. Erhebe Anspruch auf sie und durch nehmenden Glauben handle, als ob sie in deinen Händen wären. Im Leben des neuen Bundes sollte das Gebetsleben hauptsächlich aus Danken, Hören, Meditieren und gelegentlich ein wenig Bitten bestehen. Leider haben Leute Bibelverse wie jene, die uns anweisen zu bitten, zu suchen und zu finden, durch die Brillen des alten Bundes interpretiert. Bevor ich über Strafe, Züchtigung und Konsequenzen spreche, lass uns noch einmal zurückgehen zu dem, was wir im vergangenen Kapitel über den zweiten wundervollen Vorteil des neuen Bundes gesagt haben. Kannst du dich noch erinnern, welcher es war? Gott handelt an uns nur gemäß dem, wer wir in Christus sind. Er behandelt uns als Kinder, nicht als Sklaven, als in Christus und nicht als in uns selbst. Unser Christenleben startet mit Tod, Begräbnis und Auferstehung. Wenn wir errettet werden, sterben wir unserer sündigen Natur, wir werden mit Christus begraben und auferstehen als völlig neue Schöpfung in Christus Jesus. So handelt Gott mit uns. Es ist die Strategie des Feindes unserer Seelen, uns ständig auf unsere vergangenen Schwächen und Fehler aufmerksam zu machen. Wenn er das macht, müssen wir ihn auch an unsere Vergangenheit erinnern, unsere Vergangenheit, die vor etwa 2000 Jahren stattfand, wo wir starben, begraben wurden und auferstanden zur Neuheit des Lebens. Sieh dir diese beiden Verse an, die zeigen, wie Gott unter dem neuen Bund mit uns handelt. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, 17. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, 21. Wenn Gott uns ansieht, sieht er völlig neue Schöpfungen und vollkommen gerechte Menschen. Züchtigung, Strafe und Konsequenzen. Diese drei Dinge können für Leute, die anfangen, den neuen Bund zu verstehen und unter ihm zu wandeln, sehr verwirrend sein. Fragen, wie die folgenden beschäftigen viele Leute: Wie konnte Gott Hananias und Sapphira unter dem neuen Bund umbringen? Wie wir es in Apostelgeschichte 5 sehen, Menschen versuchen mich davon zu überzeugen, dass Sünde unter dem neuen Bund keine Bedeutung mehr hat, da wir gerecht sind, unabhängig von dem, was wir tun. Gott bestraft Sünde nicht mehr, sagen sie. Das ist nur teilweise richtig. Gott kann uns nicht mehr für unsere Sünde bestrafen, Sünde ist aber immer noch von Bedeutung. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, aber wir werden ganz sicher bestraft durch unsere Sünden, denn Sünde ist immer zerstörerisch in ihrer Natur. Unter dem alten Bund wurde Sünde bestraft, weil Gott mit den Menschen auf Grundlage des Gesetzes in Beziehung stand. Unter dem neuen Bund handelt Gott mit uns nur auf Grundlage des Opfers Christi. Jesus wurde bestraft für jede einzelne unserer Sünden, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Uns wird klar gesagt: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, 1. Es kann niemals und wird niemals Strafe für Sünde in unserem Leben geben, aber wir können sicher sein, dass es Züchtigung gibt. Erlaubt mir, euch drei Unterschiede zwischen Strafe und Züchtigung zu geben. Den ersten sehen wir im Charakter Gottes. In der Strafe agiert Gott als Richter, während er in der Züchtigung als Vater agiert. Das wird in Hebräer 12, 5 bis 12 klar aufgezeigt und ich werde darüber später noch im Detail sprechen. Es ist ganz einfach zu verstehen, dass Gott aufgrund seines gerechten und heiligen Charakters Sünde bestrafen muss. Alles andere wäre ungerecht. Stell dir vor, einer deiner Lieben würde vor deinen Augen ermordet werden. Der Übeltäter wird gefangen und vor Gericht gebracht. Du bist als Zeuge geladen und identifizierst den Mörder ganz eindeutig, dann wartest du auf die Urteilsverkündung. Der Richter wendet sich an den Kriminellen und sagt: Ich erkenne, was für ein Unrecht du getan hast und welch fürchterliches Verbrechen du begangen hast. Dann fährt er fort, indem er sagt, dass er mitfühlend, freundlich, voller Liebe und weichherzig ist, deshalb lässt er den Kriminellen frei. Du würdest dich betrogen und wütend fühlen, was sehr natürlich wäre. Die Gerechtigkeit verlangt immer Strafe für das Verbrechen. Da Jesus für unsere Sünden bestraft wurde, was wir in Hebräer 10, 10 bis 12 klar sehen, kann Gott dir gegenüber nicht mehr als Richter auftreten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt öfters dieselben Opfer dar, welche doch niemals Sünden wegnehmen können, dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Vielleicht hat dein Vater dich bestraft für die falschen Dinge, die du getan hast, aber du kannst sicher sein, dass Gott das niemals tun wird. Unser religiöses Denken und unser Wunsch nach Selbstgerechtigkeit könnte unterbewusst nach Strafe verlangen, um unser Gewissen zu beruhigen. Das müssen wir ablehnen. Der zweite Unterschied liegt im Empfänger. Die Empfänger von Gottes Strafe sind seine Feinde, während die Empfänger seiner Züchtigung seine Kinder sind. Gott wünscht sich nicht, dass irgendjemand sein Feind ist, und doch entscheiden sich unglücklicherweise viele Menschen dafür. In Römer 5, 10 wird uns gesagt, dass wir nicht länger Feinde Gottes sind. Denn, wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Da nur die Feinde Gottes seine Strafe empfangen und wir nicht länger Feinde sind, sondern Kinder, gibt es nun keine Strafe mehr zu fürchten. Ich möchte, dass du verstehst, dass hier nicht steht, dass die, deren Feind Gott ist, bestraft werden. Gott ist niemandes Feind. Leider sind Menschen seine Feinde, wenn sie seine Liebe zurückweisen und das vollkommene Opfer des Kreuzes ablehnen. Stell dir vor, du hast mich leidenschaftlich und kämpfst gegen mich, aber ich tue nichts anderes, als dich zu lieben und dir Freundlichkeit zu erweisen. Bin ich dein Feind? Natürlich nicht, ich bin nicht dein Feind, aber du bist meiner. Die Schrift zeigt dies ganz klar, wenn sie sagt, dass Gott uns seine Liebe erwies, als wir noch Sünder waren, Römer 5, 8. Wenn er der Feind der Sünder gewesen wäre, hätte er Jesus nicht sterben lassen, noch hätte Jesus, während er am Kreuz hing, um Vergebung gebeten für seine Feinde. Der dritte Unterschied zwischen Strafe und Züchtigung liegt in ihrem Zweck. Strafe ist bestrafend, während Züchtigung erlösend ist. Wenn Gott seine Kinder züchtigt, abhängig von ihrer Reaktion darauf, kann es sich für sie wie Strafe anfühlen, aber du kannst sicher sein, das ist es nicht, der Zweck der Züchtigung ist ganz klar ein anderer, als der der Strafe. Strafe fließt aus dem Zorn Gottes, während Zucht aus seiner Liebe fließt. Keine Strafe irgendeines Sünders geschieht zu seinem Besten, sondern dient der Aufrechterhaltung von Gottes gerechter Natur. Es wird uns gesagt, dass Gott kein Verlangen hat, den Sünder zu bestrafen. Deshalb hat er Jesus für die Sünde bestraft. Züchtigung hat ausschließlich gute und erlösende Zwecke. Gottes Züchtigung verstehen. Wenn du Hebräer 12 in der Originalsprache studierst, wirst du sehen, mit welcher erstaunlichen Liebe Gott seine Kinder züchtigt. Lass mich deine Furcht vor Gottes Strafe wegwischen. Ich liebe Gottes Züchtigung und seit meinem 12. Lebensjahr bitte ich ihn, niemals damit aufzuhören, mich zu züchtigen. Ich wünsche mir täglich seine Züchtigung. Das mag für dich seltsam klingen, aber bald wirst du mit mir übereinstimmen. Lass mich dir anhand der bekanntesten Stelle des Neuen Testaments zeigen, wie wunderbar Gottes Züchtigung ist. In Hebräer 12 spricht davon, aber um des Platzes willen werden wir nur Vers 5 und 6 lesen. Du musst folgenden drei Worten besondere Aufmerksamkeit schenken, nämlich gestraft, züchtigt und geißelt. Und habt das Trostwort vergessen, womit ihr als Söhne angeredet werdet, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Das Erste, woran wir uns erinnern müssen, ist, dass Gott dich niemals züchtigt, weil du ihm auf die Nerven gehst oder ihn ungeduldig oder wütend machst. Gott wird so etwas niemals tun. Er hat ein einziges Motiv dafür, dich zu züchtigen, und das ist vollkommene Agape-Liebe. Er denkt nicht an sich selbst, sondern an dich und an dein Bestes. Seine erste Art, uns zu züchtigen, ist, sein Wort zu verwenden, um uns zu korrigieren. Das ursprüngliche griechische Wort für Züchtigung bedeutet, zu lehren oder zu trainieren, indem man Instruktion und Worte benutzt. Gott tut alles, was er kann, um dich durch sein Wort zu trainieren. Ich liebe seine Züchtigung, wenn ich sein Wort aufschlage und er zu mir über Bereiche meines Lebens spricht, die Veränderung brauchen. Ich könnte darüber lesen, das Geld nicht zu lieben, großzügig zu vergeben oder ähnliche Dinge. Wenn ich sein Wort lese und mich ihm demütig unterordne, ist dies die erste Stufe der Züchtigung. Leider übersetzen viele Bibeln das schlecht und bringen einen negativen Beigeschmack auf sein Wort. 2. Timotheus 3, 16 sagt, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das griechische Wort für Erziehung hat dieselbe Wurzel, die in Hebräer 12 verwendet wird und als Züchtigung übersetzt wird. Gottes erster Weg der Züchtigung ist immer die Instruktion durch sein Wort. Jeder Vater würde es lieben, wenn sein Kind, das er durch verbale Instruktion unterweist, hören und gehorchen würde. Die rebellischen Kinder, die sich weigern zu gehorchen, werden daraufhin unter strengeren Druck durch Gottes Züchtigung geraten. Gott sieht die Zerstörung, die an uns durch Rebellion und Sünde geschieht, und aus seiner tiefen Liebe zu uns, wird er die zweite Maßnahme, oder Stufe, der Züchtigung benutzen, wenn wir durch die Instruktion durch sein Wort nicht lernen. Erinnere dich daran, nur wenn wir uns störrisch widersetzen und in hartnäckigem Ungehorsam weitermachen, wird er uns strenger züchtigen. Wir müssen zu dem klaren Verständnis kommen, dass Gottes Züchtigung nichts mit ihm zu tun hat, alles dreht sich um uns. Leute fragen mich, wenn der Sünde am Kreuz begegnet und sie vergeben wurde, warum züchtigt Gott uns dann noch für sie? Das geschieht deshalb, weil Gott weiß und sieht, wie zerstörerisch Sünde für unser Leben ist. Er liebt uns so tief und leidenschaftlich, dass er nicht möchte, dass wir die schrecklichen Konsequenzen und die Zerstörung erleben, die Sünde in unserem Leben verursacht. Am Kreuz wurde nur die Strafe entfernt, nicht die Konsequenzen, welche Sünde immer mit sich bringt. Busse im Alten Bund ist sehr verschieden von Busse im Neuen Bund. Die Sünde der Menschen im Alten Bund bewirkte, dass deswegen der Zorn Gottes gegen sie kam. Deshalb mussten sie Busse tun, indem sie auf die Sünde, die sie begangen hatten, zurückblickten. Im Neuen Bund ist das radikal anders. Stellen wir uns vor, dass du durch die erste Stufe der Züchtigung, durch sein Wort, entdeckst, dass du gesündigt hast, weil du gierig warst und das Gesetz der Liebe verletzt hast. Anstatt auf deine Sünde zurückzuschauen und durch Busse zu versuchen, die Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen, kommst du kühn vor ihn und tust Busse, indem du sagst, Vater, ich bekenne meine Sünde. Obwohl du mich freigemacht hast von der Macht der Gier, habe ich mich entschieden, nicht in Großzügigkeit zu leben und mir selbst dadurch geschadet. Diese Buße bedeutet, dass du deinen Sinn änderst und dich entscheidest, großzügig zu leben. Es gibt keine Verdammnis in der Buße des neuen Bundes, sondern ein Umdenken, das bewirkt, dass du im Sieg des Kreuzes lebst. Der nächste Schritt in Gottes Züchtigung wird das sein, was die Bibel hier als Strafen bezeichnet. Hebräer 12, 5 sagt: Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Das Wort für Strafen hier hat im Urtext eine Bedeutung von aufzudecken oder ans Licht zu bringen. Wenn wir nicht hören, gehorchen und uns Gott, der durch sein Wort zu uns spricht, unterordnen, wird er damit anfangen, unsere Rebellion aufzudecken. Ich liebe Gottes Züchtigung, weil ich weiß, dass wenn ich sein Wort jeden Tag öffne, es zu meiner Instruktion, Züchtigung, ist. Ich bin hungrig danach zu lernen, mich unterzuordnen, zu gehorchen und mich hinzugeben. Sei klug und reagiere auf seine liebende Züchtigung. Denn wenn du es nicht tust, wird er aus seiner großen Liebe für dich Dinge aufdecken, in denen du dich hartnäckig weigerst zu gehorchen. Wenn Gott bereits zur zweiten Stufe der Züchtigung gegangen ist und wir immer dickköpfig und rebellisch bleiben, wird er fortfahren, uns in seiner endlosen Liebe zu züchtigen. In der nächsten Stufe wird er uns geißeln, wie Hebräer 12, 6 sagt. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Hervorhebung durch den Autor. Das Wort hier für geißeln wird im Neuen Testament ausnahmslos für etwas verwendet, das physische Schmerzen verursacht. Die Schrift sagt nicht, welchen physischen Schmerz Gott uns verursachen wird, aber ich versichere dir, dass er es aus seiner großen Liebe heraustun wird. Lass mich es dir klar machen. Gott wird dir nicht irgendeine Form des physischen Schmerzes verursachen, wenn du stolperst oder schwache Momente hast. Gott wird diese Form der Züchtigung nur verwenden, wenn er schon klar zu dir gesprochen hat durch sein Wort im Hinblick auf eine bestimmte Sache. Wenn du seine Instruktion beständig zurückweist, wird er dich, weil er dich liebt und nicht möchte, dass dein Leben durch Sünde zerstört wird, deine Rebellion und deinen Ungehorsam aufdecken, um dich zu Verstand zu bringen. Solltest du voller Selbstgerechtigkeit, Ausreden und Schuld abschieben sein und dich weigern, Gottes liebende Züchtigung anzunehmen, wird er die nächste und letzte Maßnahme, Stufe, der Züchtigung ergreifen, welche irgendeine Form des Schmerzes ist, die du wirklich spürst. Ich wurde von jemandem gefragt, dem die Idee, Gott könnte physische Strafe für seine Kinder verwenden, nicht gefällt, ob ich meinem Kind das Bein brechen würde, wenn es ungehorsam ist, worauf ich antwortete, dass ich das ganz sicher machen würde. Meine Zuhörer waren schockiert von meiner Antwort, also erklärte ich es ihnen. Wenn ich mein Kind durch Instruktion lehre, nicht auf eine verkehrsreiche Straße zu laufen und mein Kind gehorcht mir nicht, egal welche Form der Züchtigung ich auch anwende, egal wie geduldig und freundlich ich auch bin, kann es sein, dass ich in meiner Form der Züchtigung strenger werden muss. Stell dir vor, ich bin mit meinem Kind irgendwo unterwegs und plötzlich rennt es los, geradewegs auf eine Straße. Ein Lastwagen fährt direkt auf es zu und es scheint sicher, dass er mein Kind töten wird, das blind und störrisch auf seine Zerstörung zuläuft. Wenn die letzte und einzige Option, die ich habe, wäre, ein riesiges Stück Holz zu nehmen und meinem Kind ans Bein zu werfen, um es zu brechen und es damit vor dem Tod zu bewahren, würde ich das ganz sicher tun. Du wärst kein liebender Elternteil, wenn du sagen würdest, ich bin so nett, ich würde niemals meinem Kind das Bein brechen, ich würde es eher von einem LKW überfahren lassen. Vergiss nicht, im neuen Bund gibt es Züchtigung infolge Gottes tiefer Liebe zu uns. Wenn ich dir sagen würde, weil du unter dem neuen Bund bist, dass du dir unter dem neuen Bund keine Gedanken mehr zu machen brauchst, weil es egal ist, wie du lebst, dann könnte ich nicht mehr ruhig schlafen, ich hätte dich belogen. Sei klug und höre auf seine Unterweisung.